Deutschland, das klingt so laut. Klaus Raths berichtet über alten und neuen Rock aus dem Osten unserer Republik. Der Osten ist eine Reise wert, den sollten Sie besuchen. Hier gibt's noch ein Stück von neuem deutschen Kuchen. Die Rosinen sind schon weg, das macht ihn etwas trocken. Doch in mancher treuen Hand klingt noch ein fetter Brocken. Die Gruppe Silly um die Sängerin Tamara Danz zählt zu den Veteranen des Ostrocks. Nach langer Abstinenz, 4 Jahre nach ihrer letzten Produktion zu DDR-Zeiten, legte Silly 1993 eine Platte im geeinten Deutschland vor. Unter anderem mit dem Stück Halloween in Ost-Berlin. Also da geht's um Treuhand logischerweise, was für mich die größten Wirtschaftsverbrecher in der deutschen Geschichte sind, muss ich einfach mal sagen, wird sich in 50, 60 Jahren wird sich das herausstellen. Und dann die mit ihnen zusammenarbeiten, das sind sowohl die alten Ostbonzen, die also wunderbar im Sattel sitzen und auch sehr bequem zu handeln sind, weil sie erpressbar sind. Und die auch ganz genau wissen, wo die Rosinen stecken. Die Leute schlagen aufeinander ein, die Motzkis und die Trotzkis. Aber eigentlich Schuld sind ja, also die Schuld muss man woanders hin delegieren. Und das wird einfach zu wenig ins Auge gefasst. Und darum geht's in dem Lied. Und die Vereinigten Gespenster ziehen wirklich in Richtung Osten. Irgendwann werden sie Polen eingenommen haben und irgendwann Osteuropa genauso abzocken und genauso veröden und austrocknen lassen, wie eben der deutsche Osten ist. Dann räumen sie von ganz allein die Buden und die Posten. Und wir ziehen weiter mit Geheul zum nächsten Fest in Osten. Da taubt doch schon die Klopperei und wir die guten Geister ziehen denen auch das Hemd vom Arsch, nur flinker noch und reißt. Bequem sind sie nicht, die Ostrocker. Viele packten schon unter den widrigen DDR-Bedingungen Kritisches in ihre Texte, allerdings poetisch verblümt. So auch die Gruppe Silly, die 1988-89 musikalisch SOS funkte. Wir bezwingen Ozeane mit einem gebrauchten Narrenschiff. Über uns lacht eine goldene Fahne, unter uns ein schwarzes Riff. Kajüte Licht. Immer noch haben wir den Schlüssel von der Waffenkammer nicht. Lass die Bootkapelle spielen, einen Walzer mit Gefühlen. Frisst und saugt und saugt und frisst. Lass die Bootkapelle spielen, einen Walzer mit Gefühlen. Solche Sachen, also jetzt so ein bisschen Aufruf zur Meuterei und so, das hat man eben immer probiert irgendwie zu machen. Und das war natürlich dann ziemlich, da ging es dann zur Sache, also wenn du sagst, wir wollen den Schlüssel zur Waffenkammer haben, dann da ist nur alles klar, war. Bloß das war ja dann auch schon 88, als wir das gemacht haben. Da wurden die Verhältnisse ja auch immer desolater schon. Und der Überblick war nicht mehr da von Seiten der Obersten. Anders 1965, als Beat und Rockmusik die Jugend im Osten wie im Westen begeisterte, stand ein Fährmann auf der Brücke, der zu wissen glaubte, welche Fragen diese Westimporte aufwerfen mussten. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Fernsehen der DDR hat uns sozusagen ja nicht wahrgenommen, also die wollten, die mussten dann irgendwann, also als dann irgendwelche Kritiker-Auszeichnungen kamen und sowas und irgendwelche Trophäen und so, aber das, was uns eigentlich ausgemacht hat, hat das Fernsehen der DDR nie wahrgenommen. Die Einzigen, die sich wirklich bemüht haben, war dieses Jugendradio DT64 und die anderen Sender auch überhaupt gar nicht. DT64 waren, die haben uns richtig, also denen haben wir eine zu verdanken, muss man schon sagen. Die Gruppe Silly, 1978 gegründet, war einfach nicht zu bremsen. Die Rocker um Tamara Danz verzeichneten Plattenauflagen in der Höhe etlicher 100.000 Exemplare. Die Erlöse strich allerdings der SED-Staat ein. Die Rockbands lebten von den Gagen der Live-Auftritte. Ende der 80er Jahre tourte Silly erstmals auch im Westen. Die DDR-Offiziellen hatten diese Gegenkultur niemals vollständig im Griff. Auch nicht Erich Honecker. Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Hinzu kam, dass im Zentralrat der Freien Deutschen Jugend eine fehlerhafte Beurteilung der Beatmusik gab. Sie wurde als musikalischer Ausdruck des Zeitalters der technischen Revolution entdeckt. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Dirk Zöllner und Matthias Lauschus, heute bei der Rockgruppe Die Zöllner, erinnern sich an die subtilen Wirkungen der DDR-Gegenkultur. Diese Rockmusik war ganz genauso wie Theater, wie Bücher, natürlich ein Mittel, den zentralisierten Medien einen Gegenpol zu bieten, also selber ein Medium zu sein, was jetzt nicht mehr die Bedeutung hat. Jetzt ist man vielleicht jetzt bedeutet Rockmusik vielleicht, dass man verschiedene Dinge verdeutlicht oder in die Sprache der Normalbürger transferiert. Aber in der DDR war Rockmusik, also überhaupt Dinge, die nicht speziell über Rundfunk, Fernsehen und so weiter liefen, wirklich ein eigenständiges Medium. Und da ging es nicht nur um Musik, da ging es vor allen Dingen eben um Inhalte. War das vielleicht auch deswegen so bedeutsam, weil man sich dadurch ja sozusagen auch von beiden Systemen abnabeln konnte? Rock war ja im Westen genauso rebellisch, dass man sich also sozusagen zeigen konnte oder sich selber auch so ausdrücken konnte, das ist unsere Kultur und wir werfen uns da jetzt niemand, auch nicht im Kapitalismus, in den Rachen damit. Du sagst gerade rebellisch im Westen, also es gibt im Osten, sowohl im Westen, gibt es so eine und solche Menschen und so eine und solche Künstler. Es gibt im Westen Leute, die sich der Zensur des Marktes unterwerfen. Wir im Osten gab es Leute, die sich der Zensur der Ideologie unterworfen haben. Und genauso gibt es da eben solche und hier eben auch andere Leute, nicht, die es eben nicht mitmachen. Von wem das nun geprägt wird oder ob das nur eine ideologische Sache ist oder eine kommerzielle, ist eigentlich zweitrangig, finde ich. Künstler zu sein, sich auf eine Bühne zu stellen, bedeutet Exhibitionismus. Und den haben manche und wollen sich selber darstellen, was ja auch was Wunderbares ist, seine eigenen Probleme, seine eigenen Themen loszuwerden. Dann gibt es andere, die wollen damit in allererster Linie Geld verdienen. Und das bedeutet im Osten, sich der Ideologie anzupassen und im Westen bedeutet, sich dem Markt anzupassen. Also trendmäßig Musik zu machen oder auch Themen auszusparen, weil die einfach nicht populär sind. Weil es hier nach Einschaltquoten-Gesellschaft geht es eben immer um die 51%. Und das ist eben ein bisschen gefälliger als Individualismus. Zusammengenäht unter starken Schmerzen, was zusammengehört. Zwei halbe Herzen, der fette Bauch und das große Wort unterm alten Segel. Willkommen an Bord. Im ersten Moment war der Blick verschwommen und ich hab schon geglaubt, dass wir zusammenkommen. Doch beim deutschen Koitus war das Wort viel zu kurz. Es kam gleich so Markus. Sowas wie Fressen und Saufen beispielsweise ist vielleicht noch eine ziemlich DDR-spezifische Geschichte, weil in diesem Titel geht es ja um die Befindlichkeit innerhalb dieser drei vergangenen Jahre. Das ist eine Vergangenheitsbewältigung, die wir natürlich noch einbringen. Aber ansonsten machen wir uns nicht Gedanken und sagen, wir müssen jetzt so und sowas machen. Ich denke, dass zumindest die letzte Platte, über die ich sehr glücklich bin, das ist einfach ein Spiegelbild unserer kleinen Kommune, in der wir hier leben als Band. Es ist ein Spiegelbild dessen oder der Themen, über die wir uns einfach unterhalten. Es gibt keine Dinge, die wir bewusst aussparen. Es gibt keine Dinge, die wir bewusst nach vorne schieben. Ich denke einfach, dass die Platte so ist, wie wir auch sind. Weiß ich immer noch nicht, wer ich bin, die Heimatnummer krieg ich nicht hin. Da helfen wir auch keine Dichter und Denker, die stehen im Schatten der Führer und Henker. Oh, Ostrocker wie Silly oder die Zöllner äußerten sich zur deutschen Einheit. Doch sie lassen sich nicht die Sicht versperren für andere Perspektiven. Die Texte kreisen auch um Alltagsdinge, die sich irgendwo in Ost oder West, Nord oder Süd zutragen können. Und die Musik ist international. Rockmusiker sprechen ihre eigene, weltweit verstandene Sprache. Bobo in White Wooden Houses singt sämtliche Songs auf Englisch. So entschied es die Sängerin Bobo alias Christiane Hebold, weil die englische Sprache ihrem Gesang mehr entspreche als die deutsche. Und auch die Musik nimmt internationale Anleihen. Ja, immer sehr stark von der Melodie aus. Also das ist für mich das Zentrum von dem Lied. Und so arbeiten wir eigentlich auch, dass die Songs und die Melodien sind da und dann bauen wir alles drumherum. Und das Irische, das habe ich eigentlich mal in so einem Buch gefunden. Das ist ein Traditional. Und da habe ich den Text genommen und habe die Melodie geändert und wir haben das dann zusammen gespielt. Bobo kam über Kirchenmusik und ein klassisches Gesangs- und Musikstudium zunächst zu Gruppen, die Jazz-Standards spielten. Den Weg zur Rock- und Popmusik ebnete dann 1988 die Ostberliner Independent-Szene. Als Vorbilder führt Bobo John Armatrading, Joni Mitchell und Barbra Streisand an. Und Bobo schwärmt auch von ersten Auftritten, die sie bereits in den USA hatte. Weitere sollen folgen. Trends sind mir sowieso also ziemlich gleichgültig. Ne? Also ich denke immer, dass jemand das machen sollte, was man so am was deiner Person so am nächsten liegt, gefühlsmäßig. Und das war eben bei mir schon immer so englische und amerikanische Musik, weil ich damit aufgewachsen bin praktisch. Und ich habe auch selbst nie deutsche Musik gehört. Also neuerdings diese Sachen von Element of Crime, die finde ich schön. Aber das ist eben nicht mein Stil. Zu ihrem Stil zählt auch, dass sie ausschließlich persönliche Geschichten in ihren Songs erzählt. Ja, zum Beispiel Wide Awake war so ein Lied, was ich geschrieben habe, als die Grenze gerade auf war. Und wir sind rüber nach dem Westen und ich bin da 4 Tage drüben geblieben und wir haben nur gefetet und es war ein einziges Chaos in den Straßen. Und das fand ich eben so toll, dass alles so durcheinander war und nicht mehr so geordnet und so überschaubar. Also das habe ich total geliebt und dann habe ich den Song geschrieben, Wide Awake. Und du wirst das wahrscheinlich, wenn du den Songtext jetzt siehst, nicht darauf schließen, dass das irgendwie über den Fall der Mauer erzählt, aber es ist so. Thema eigentlich Menschsein ist das Thema, nicht eingegrenzt, immer zu eingegrenzt, sondern Menschsein und die ganzen Probleme und sowas damit zusammenhängt. Das ist eigentlich mein Thema in den Songs. Musikalisch war die deutsch-deutsche Einheit schon vor 1989 vollzogen. Gewiss, es gab unterschiedliche Formen des Musikgeschäfts, unterschiedliche Hindernisse, eben Marktzwang oder Zensur. Doch in den Köpfen der Musiker gab es keine Grenzen. Guck mal, wir haben früher im Sommer in Ungarn so viele Leute kennengelernt von überall her. Und da habe ich so oft festgestellt, dass du bist so an so verschiedenen Orten aufgewachsen und hast trotzdem denselben Geschmack, du hast irgendwie dieselben Vorlieben oder du bist dir irgendwie ähnlich. Und wenn ich jetzt Musik mache, dann identifiziere ich mich nicht mit Deutschland oder dass ich eine Deutsche bin. Das muss ich nicht ständig irgendwie in meiner Musik haben. Also das ist zwar so, aber ich betone das nicht. Ich will eigentlich davon weg. Auch Matthias Lauschus und Dirk Zöllner von den Zöllnern schwebt anderes vor als das ewige innerdeutsche Wegeklage. Verändert hat sich in der letzten Frist einfach das Bewusstsein, dass dieses Thema Ostdeutschland, Westdeutschland, dass wir uns da dringend von entfernen müssen. Es gibt wichtigere Sachen, über die wir uns jetzt unterhalten müssen, über die wir nachdenken müssen. Es wird, was mich im Moment eben ein bisschen stört, ist so, alle tun so, als machen eine Panik, es ist 5:12, tun aber auf der anderen Seite so, als wenn sie alle Zeit der Welt hätten, ja. Ob es darum geht, Beschlüsse zu fassen, was die Ozonkiste angeht oder die Ausländerfrage endlich mal global zu sehen und endlich mal zu merken, dass wir sonst hier nicht mehr existieren können, wenn hier nicht irgendwas passiert, wenn dieses Nord-Süd-Gefälle nicht langsam mal irgendwie ein bisschen eingeebnet wird. Und das sind Sachen, die mich im Moment viel stärker beschäftigen als natürlich vorher. Es gibt einfach eine Betrachtung, losgelöst von der Entwicklung in der Welt, wie Matthias schon sagte, dass man merkt, dass sich dieses Deutschland probiert abzuschotten gegenüber dem Rest der Welt. Es ist völlig klar, und es sind auch richtige Prognosen, dass die Leute, die Hunger haben und die einfach ein furchtbares Umfeld haben mit Krieg und Verfolgung und alles drum und dran, dass die sich ihr Recht nehmen, ihr Recht zu leben, ihr Recht zu essen, dass das auf uns zukommt, ist völlig klar. Aber man kann diese Vision, den kann man auch Farbe geben, den kann man auch was Positives abgewinnen und kann es nicht immer nur so schwarz malen. Diese Aufklärung fehlt. Das fehlt mir auf alle Fälle. Und das geht mir persönlich sehr nahe, weil ich lebe mit einer dunklen Frau zusammen und habe 2 dunkle Kinder und bin natürlich als erster von der Intoleranz dieser, ich möchte mal sagen, des Mobs in diesem Lande betroffen. Man muss irgendwie gegen dieses Utopieverbot wieder. Ja, das muss man aufbrechen. Vor allen Dingen sollte man sich nicht. Man kann einfach zum Beispiel eine humanistische Idee wie die des Kommunismus oder auch vergleichbar mit der Utopie der Kirche nicht in den Dreck ziehen, also bloß weil es die DDR gab. Die DDR ist doch kein Beispiel, dass grundsätzlich ein Schritt in eine andere Gesellschaft schlecht ist. Sicherlich, die ist manchmal vielleicht für den Magen vielleicht schlecht mal. Aber man kann auch wegen dem Fehlversuch des sozialistischen Systems nicht eine ganze Idee diskreditieren. Natürlich widmen sich die Ostrocker auch dem Privatleben. Zum Beispiel Irrwegen im Dickicht der Gefühle. Wem Tamara Danz dabei im Beziehungsdschungel auf keinen Fall begegnen möchte, hat sie in einem ihrer neuen Songs beschrieben. Er trifft alles, was ihm vor die Flinte kommt. Er ist sensationell. Schon der erste Blick greift gierig jeder Frau ans Fell. Das feuchte Glitzern seiner Augen dir so gut. Es jagt dir stark Strom durch die Nerven und verdünnt dein zähes Blut. Hurensöhne wissen nicht, was Liebe ist. Hurensöhne wissen, wie man Macht. Hurensöhne schwören nicht und lügen nicht, denn sie kommen ins Also das ist nicht so, dass wir uns eine Zielgruppe ausgeguckt haben und gesagt haben, so, und die werden wir jetzt hier belehren oder therapieren oder wie es auch immer. Das ist einfach unsere Haltung zu den Dingen, das, was wir so rausgezogen haben aus den Ereignissen. Und ich meine, man lebt ja nicht nur von Ereignissen, man hat ja auch ein Innenleben, also was sich jetzt unabhängig von äußeren Dingen gestaltet. Der Band Silly war der Westen nicht unvertraut. Doch neue Erfahrungen blieben nicht aus. So mussten sich die erfolgreichen DDR-Rocker in einem Münchner Plattenverlag anhören, die Silly-Texte verstehe man in Deutschland nicht. Gemeint waren die alten Bundesländer. Ach so, dann habe ich nochmal nachgefragt, was Sie denn meinen, was verständlich wäre. Und Sie sollten mir doch mal bitte irgendwie wenigstens mal so ein Textbeispiel geben, um, damit man über, ich meine, man kann über, darüber eh nicht reden, man muss irgendeine Vorlage haben. Da haben die mir da so 4, 5, 6 Texte gefaxt und da hat es mich völlig aus den Socken gehoben. Das hätte ich nicht über die Lippen gebracht. Also, und vor allen Dingen, wenn man sich selbst so fürchterlich unterfordert, ja, und dann auch noch die Fans. Ich meine, wir haben ja eine Fangemeinde, Leute, die was von uns erwarten. Die sind ja schon ein Grund dafür, dass, also da wären wir ja sozusagen desertiert, wenn wir dann angefangen hätten, die flockige Nummer hier so in auf, naja, ich weiß nicht, ich kann keine Beispiele nennen, ist ja auch wurscht. Selbst bei vielen Westmusikern spüren die Ostrocker eine gewisse Nüchternheit, einen eher geschäftlichen als freundschaftlichen Umgangston. Der Markt lässt grüßen. Matthias Lauschus und Dirk Zöllner über ihre Erfahrungen im geeinten Deutschland. Außer am Kopfnicken im Vorbeigehen läuft meines Eindrucks nach nicht allzu viel unter den Musikanten. Wohingegen bei uns eigentlich doch, man bestrebt es, eine Party anzuzetteln, wenn man sich mal trifft, zufällig. Ja. Oder auch so irgendwie Fäden miteinander feiert oder zusammen durch die Clubs zieht und so. Und einfach auch Freundschaften so in, außerhalb der Bands, in denen man spielt, also sprich mit Musikern aus anderen Bands, gepflegt werden. Da hab ich irgendwie. Naja, es passiert so auf der mittleren Ebene. So, uns verbinden auch Freundschaften, beispielsweise mit den Commitments, die heute hier spielen, oder mit den Soulcats aus Köln. Man merkt auch, dass Bands wie die Toten Hosen Interesse haben, dass man sich kennenlernt. Aber das ist schon eine Ausnahme. Ansonsten merke ich dadurch, dass wir sind ja als Ostmusiker auf den Markt gekommen, der nicht irgendwelche Lücken bietet und sagt, herzlich willkommen, hier, kommt mal rein. Da sind die ja nicht so erfreut, wenn sie eine dufte Band sehen. Weil sie wahrscheinlich da sehr kommerziell denken und sagen, das kann uns ja selbst in Gefahr bringen. Da ist die Angst da schon. Ich meine, man merkt ja, die ersten Ostprodukte drängen sich in den Markt rein, weil sie einfach andere Schattierungen bringen, als hier geläufig sind. Ich meine, die Prinzen ist ein Beispiel, aber es ist erst der Anfang. Man merkt es auch an Bobo, man merkt es an Inch the Bucket Abyss, man merkt es auch an uns. Es normalisiert sich und es dauert keine 2 Jahre, da ist es sehr, wird es sehr ausgeglichen sein. Oder werden die Talente aus dem Osten bald den Ton angeben? Das Musikstudium zählte zu den wenigen Nischen in der DDR. Mit ein Grund dafür, dass sich in der DDR eine eigenständige Rockkultur entwickelt hat, die sich hören lassen kann. Doch wer kennt noch die Namen? City, die Sputniks, Panterei, die Pudis, Klaus-Renft-Kombo, Stern-Meißen, Magdeburg, Prinzip, Panko, Karat, Rockhaus, Silly. Und wer weiß, dass auch sie ein Ostgewächs war? Nina Hagen. All diese Gruppen haben die DDR überlebt. Und auch der ehemalige Vorsitzende der Freien Deutschen Jugend, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf, auch dieser große Vorsitzende hat mit seinen Angriffen gegen die populäre Musik der Jugend nichts anrichten können. Nein, rein gar nichts. Niemand in unserem Staate hat etwas gegen eine gepflegte Beatmusik. Sie kann jedoch nicht als die alleinige und hauptsächlich diese Form der Tanzmusik betrachtet werden. Deutschland, das klingt so. Munterer Single und suche einen ultrastarken Typen, der die Formel für leichtes Schrubben kennt. Dann bin ich der neue Meister Proper Ultra, ihr Traumtyp. Denn mein Ultra-Fettlöser schafft ganz leicht ultra viel Glanz. Meister Proper Ultra kann's putzleicht sauber mit viel Glanz.